Erster zu eurer Frage, es ist gut für einen Mann, keine Frau zu haben. Zweiter aber wegen sexueller Sünden soll jedermann seine Frau haben. Und jede Frau soll ihren Mann haben. Dritter, der Mann soll seine Pflicht gegenüber seiner Frau erfüllen. Die Frau soll auch ihre Pflicht gegenüber ihrem Mann erfüllen. Vierter, die Frau bestimmt nicht allein über ihren Körper. Der Mann bestimmt mit. Auch der Mann bestimmt nicht allein über seinen Körper. Die Frau bestimmt mit. Fünfter, entzieht euch einander nicht. Ihr könnt euch nur für eine Zeit einigen, um ungestört zu beten. Danach kommt wieder zusammen. Sonst kann der Teufel euch verführen, weil ihr euch nicht beherrschen könnt. Sechster, was ich hier sage, ist eine Erlaubnis. Es ist kein Befehl. Siebter, ich wünschte, alle Menschen wären wie ich. Aber jeder hat seine besondere Gabe von Gott. Der eine hat diese Gabe, der andere eine andere. Achter, den unverheirateten Männern und den Witwen sage ich, es ist gut für sie, wenn sie so bleiben wie ich. Neunter, wenn sie sich aber nicht beherrschen können, sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als starke Leidenschaft zu fühlen. Zehnter, den Ehepaaren befehle ich etwas. Nicht ich befehle es, sondern der Herr. Die Frau soll sich nicht von ihrem Mann trennen. Elfter, wenn sie sich aber getrennt hat, soll sie allein bleiben. Oder sie soll sich mit ihrem Mann wieder vertragen. Auch der Mann soll seine Frau nicht wegschicken. Zwölfter, den anderen sage ich, aber nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie will mit ihm leben, soll er sie nicht verlassen. Dreizehnter, und wenn eine Frau einen ungläubigen Mann hat und er will mit ihr leben, soll sie ihn nicht verlassen. Vierzehnter, denn der ungläubige Mann wird durch die Frau rein gemacht. Und die ungläubige Frau wird durch den Bruder rein gemacht. Sonst wären eure Kinder nicht rein. Aber sie sind rein. Fünfzehnter, wenn der ungläubige Partner sich aber trennen will, dann soll er gehen. Der Bruder oder die Schwester sind dann nicht gebunden. Gott hat uns zum Frieden berufen. Sechzehnte Frau, woher weißt du, ob du deinen Mann retten kannst? Mann, woher weißt du, ob du deine Frau retten kannst? 17. Jeder soll so leben, wie der Herr es ihm gegeben hat. Er soll in dem Zustand bleiben, in dem Gott ihn gerufen hat. Das sage ich allen Gemeinden. 18. Wurde jemand als Beschnittener gerufen? Er soll es nicht ändern. Wurde jemand als Nichtbeschnittener gerufen? Er soll sich nicht beschneiden lassen. 19. Beschnitten sein ist nicht wichtig. Nicht beschnitten sein ist auch nicht wichtig. Wichtig ist, die Gebote Gottes zu halten. 20. Jeder soll in dem Zustand bleiben, in dem Gott ihn gerufen hat. 21. Wurde dir als Sklave gerufen? Mach dir deswegen keine Sorgen. Wenn du aber frei werden kannst, dann bleibe lieber Sklave. 22. Der Sklave, den der Herr gerufen hat, ist vom Herrn befreit. Der Freie, den der Herr gerufen hat, ist ein Sklave von Christus. 23. Ihr wurdet für einen hohen Preis gekauft. Werdet keine Sklaven von Menschen. 24. Brüder, jeder soll bei Gott in dem Zustand bleiben, in dem er gerufen wurde. 25. Über die unverheirateten Frauen habe ich keinen Befehl vom Herrn. Ich gebe meine Meinung dazu. Ich bin durch die Güte des Herrn vertrauenswürdig geworden. 26. Ich meine, wegen der Schwierigkeiten dieser Zeit ist es gut für einen Menschen, so zu bleiben, wie er ist. 27. Bist du verheiratet? Dann versuche nicht, dich zu trennen. Bist du unverheiratet? Dann suche keine Frau. 28. Wenn du heiratest, sündigst du nicht. Auch eine unverheiratete Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Aber sie werden Schwierigkeiten im Leben haben. Ich will euch schonen. 29. Meine Brüder, ich sage euch, die Zeit ist kurz. Wer eine Frau hat, soll leben, als hätte er keine. 30. Wer weint, soll leben, als würde er nicht weinen. Wer sich freut, soll leben, als würde er sich nicht freuen. Wer etwas kauft, soll leben, als würde er es nicht besitzen. 31. Wer mit den Dingen dieser Welt umgeht, soll leben, als wäre es nicht wichtig. Denn diese Welt wird bald vergehen. 32. Ich möchte, dass ihr keine Sorgen habt. Eine unverheiratete Person kümmert sich um die Dinge des Herrn. Sie will dem Herrn gefallen. 33. Wer heiratet, kümmert sich um die Dinge dieser Welt. Er will seiner Frau gefallen. Seine Interessen sind geteilt. 34. Eine unverheiratete Frau oder eine Jungfrau kümmert sich um die Dinge des Herrn. Sie will rein sein an Körper und Geist. Eine verheiratete Frau kümmert sich um die Dinge dieser Welt. Sie will ihrem Mann gefallen. 35. Ich sage das für euer Bestes. Ich will euch nicht fangen. Ich will, dass ihr euch gut verhaltet. Und dass ihr ungestört beim Herrn bleibt. 36. Wenn jemand denkt, er handelt nicht richtig mit seiner unverheirateten Tochter, wenn sie zu alt wird, und es muss sein, er soll tun, was er will. Er sündigt nicht. Sie können heiraten. 37. Wenn aber jemand sich sicher ist und nicht gezwungen wird, und er selbst entscheiden kann, er hat sich entschieden, seine unverheiratete Tochter nicht heiraten zu lassen. Das ist gut. 38. Wer seine unverheiratete Tochter heiraten lässt, handelt gut. Aber wer sie nicht heiraten lässt, handelt noch besser. 39. Eine Ehefrau ist verpflichtet, solange ihr Mann lebt. Stirbt ihr Mann, ist sie frei. Sie kann heiraten, wen sie will, aber nur einen Gläubigen. 40. Sie ist aber glücklicher, wenn sie so bleibt, meiner Meinung nach. Ich glaube, ich habe auch den Geist Gottes.